Jesus immer wieder. Er ist ein Teil von meinem Leben, um mir Gutes zu geben. Meine Liebe ist der Herr, Jesus heißt er. Ich gebe mein Leben einen Sinn und gebe mich ganz Jesus hin. Der Heilige Geist rockt. Er ist meine Melodie, der Weg zum Herrn. Nicht jeder kann ihn sehen, doch wir können ihn geben. Jesus.